Mighty Oaks waren am Montag, den 11. April, im Max in Kiel zu Gast, um endlich das Konzert ihrer mehrfach verschobenen Tour nachzuholen. Auch für mich war es das erste Konzert seit langer Zeit und dementsprechend ungewohnt war es, mit so vielen Menschen im Max zusammen zu sein. Die Stimmung war aber gut und man merkte sowohl der Band als auch dem Publikum an, dass sie wieder Lust auf Konzerte haben. So sorgte schon der erste Song für tobenden Applaus. Während des Konzerts haben Mighty Oaks viele Songs von ihrer neuesten Platte gespielt, wie unter anderem Mexico. Aber natürlich haben sie auch ältere Songs, wie ihren bisher größten Hit Brother gespielt. Mighty Oaks überraschte zudem auch mit Cover-Songs, wie zum Beispiel Stay von Rihanna. Spätestens hier wurde dann auch die letzte Person im Publikum von der Gänsehaut gepackt. Für Emotionen sorgte die Band zudem mit einem Song, den der Sänger Ian Hooper seiner Mutter gewidmet hat. Die Stimmung im Max war also super gut, Band und Publikum haben den Abend sichtlich genossen. Musik ist und bleibt eben doch immer am besten live zu erleben.